Bleib besser still, wenn dich die Gezeiten rufen, die grau in grau meliert sich schleichend zeigen und patrouillierend deine Nähe suchen. Sei besser still, zurückgelehnt und schweige. Wie dieser Sessel, schweigt zum Staubpartikel, verpackt und eingehüllt, starr an die Wände, die näher kommen und den Tag verhüllen, und wasche sie in Unschuld deine Hände. Putzglanz am Boden, der uns niederdrückte, auf dessen Wiese wir vor vielen Jahren nach Sandkörnern und Tiere lebend suchten, bis wir uns nicht mehr aus den Häusern wagten. Wir waren still, stilllebend, grau und schwiegen, wie dieser Sessel, in dem wir sitzen blieben.